Und zwar geht es um das Institut für Vergleichende Irrelevanz aus Frankfurt, einem anfangs studentisch besetzten Haus, was so Kultur, Wissenschafts- und Partyorganisation in sich vereinen will und gleichzeitig sich auch für andere Gruppen geöffnet hat, für alle Marginalisierten bzw. wie sie es genannt haben, Irrelevantisierten. Und im Studio haben wir in der Leitung dann gleich zu Gast den Chris vom Institut für Vergleichende Irrelevanz und der wird uns berichten, warum es das Institut gibt, wieso die Organisation verläuft und auch welchen Anlass wir gerade haben, heute darüber zu sprechen, nämlich dass das Institut, das besetzte Gebäude, verkauft wurde und bisher keine Aussicht darauf besteht, dass es in der Form weiter existieren kann. Und in der Leitung kann ich gleich den Chris begrüßen. Also kannst du dich vielleicht erstmal vorstellen? Du bist der Chris, habe ich schon gesagt, vom IWI und bist da ein Mitarbeiter. Und ja, was machst du denn eigentlich da beim IWI? Ja, also erstmal schön, dass das jetzt so klappt. Also ich mache hauptsächlich dort Veranstaltungen, also eher Theorieveranstaltungen und so Lesekreise, beziehungsweise nutze das IWI, um dort mich mit Leuten zu treffen, um Sachen zu diskutieren. Also nebenbei bin ich natürlich auch an so Partyorganisationen oder so beteiligt oder mache Thekendienste. Also das, was alles so anfällt. Ja. Aber meine hauptsächliche Tätigkeit würde ich jetzt mal so auf der Theorieebene sehen. Und du veranstaltest du selbst Lesekreise oder Vorträge? Ja, also Lesekreise funktioniert so, dass sich halt meistens Leute treffen und die halt irgendwie ein Buch lesen wollen zusammen und dafür nutze ich das IWI auch, um mich halt mit Leuten dort, von dort oder aus dem Umfeld sozusagen zu treffen und Sachen zu diskutieren, wie, keine Ahnung, Marx oder andere Sachen, sagen, oder auch mal aktuelle politische Probleme zu diskutieren. Also wir hatten so eine kleine Ad-Hoc-Gruppe während der Hochphase der Sarrazin-Debatte, um da irgendwas sozusagen, da kam jetzt kein Output raus, aber das wäre auch die Idee gewesen, dort halt dann nochmal eingreifen zu können und solche Sachen. Und die Gruppen bilden sich dann so im privaten Zusammentreffen von Leuten, die dann sagen, das IWI können wir nutzen oder da sind wir vielleicht schon und dann gehen wir zusammen da rein und machen Lesekreise oder besprechen aktuell politische Themen in den Räumlichkeiten und holen uns vielleicht noch Leute dazu, die da auch sind, oder? Nee, also das ist sozusagen tatsächlich unterschiedlich. Es gibt halt explizit oder das meiste eigentlich ist öffentlich und wird öffentlich angekündigt, auch dass halt Leute dazukommen können, die wollen. Und gerade wenn es um so aktuelle politischere Sachen geht, das ist immer eigentlich wird öffentlich eingeladen zu auch. Also das ist dann nicht so eine Privatveranstaltung, sondern soll schon auch sozusagen allen offen stehen erstmal. Okay, kannst du mal beschreiben, inwiefern ist es öffentlich? Also das ist so ein Haus, ist schon klar, so mehrstöckig, ja. Mit 1000 Quadratmetern, über 1000 Quadratmetern, was Studenten und Studentinnen ja. Einfach besetzt haben. Und genau. Da gibt es also, jetzt alle möglichen Einrichtungen und ja, vielleicht kannst du mal das sagen, ja. Was man, also wie da Leute reinkommen und wo die das erfahren, dass man da hinkommen kann. Also, ja, also es ist tatsächlich, es ist ein altes Uni-Gebäude, das heißt, es gibt einen großen Hörsaal, den wir für Veranstaltungen nutzen und der sozusagen auch für Partys und Konzerte benutzt wird oder auch für Kunstsachen. Es gibt ein großes Atelier, wo auch Ausstellungen stattfinden und wo immer mal wieder das immer mal wieder von Künstlerinnen genutzt wird, die dort ihre Sachen machen. Das wird alles, was im IWI stattfindet, wird über die Homepage bekannt gegeben, über iwi.copyright.com, beziehungsweise gibt es auch einen Newsletter, wo sich Leute drauf eintragen können, wo dann immer die Veranstaltungen, die stattfinden, rumgeschickt werden, also einmal die Woche, glaube ich, wird dann ein Newsletter rumgeschickt, mit allem, was die Woche passiert. Ansonsten gibt es ein offenes Plenum, was auch auf der Homepage angekündigt ist, wo die Leute hinkommen können, und auch ein Kneipenabend. Und während des Semesters auch eine Kantine, also das heißt so eine Art Fokü, die auch, wo auch Leute hinkommen können und dort halt Sachen sprechen. Okay. Oder einfach nur rumsitzen und Bier trinken. Ja. Was ist das so für ein Publikum? Kommen da hauptsächlich Studentinnen und Studenten oder ist es gemischt wie die Gesellschaft? Also es ist schon so, dass sozusagen Haupt- oder Großteil schon von Studierenden aus Studierenden besteht, kann man sagen, oder Leuten, die mal studiert haben. Also dadurch, dass es eben ein altes Uni-Gebäude ist und noch relativ viel sich mit der Uni auseinandersetzt, aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also es sind auch inzwischen treffen sich relativ viele Schülerinnen im IWI, also so Jugendgruppen, sozusagen politische Jugendgruppen treffen sich dort oder auch aus dem, was man klassischerweise so Proletariat nennt, da kommen auch Leute vorbei. Also das ist schon sozusagen, geht schon über das studentische Publikum hinaus. Ist aber noch, das ist aber noch ein großer Teil davon. Was machen die da so? Machen die mit euch Lesekreise und kommen zu den Vorträgen oder machen die da eigene Veranstaltungen oder Projekte? Also das ist so organisiert, dass im Prinzip sozusagen alle, die was machen wollen, auch was machen können, wenn sie es halt auf dem Plenum irgendwie besprechen oder vorstellen und das okay ist sozusagen. Insofern habe ich jetzt auch nicht, verliert man so als Einzelperson auch immer den Überblick, wer was macht, weil relativ viel passiert. Und man kennt, also es ist tatsächlich auch so groß inzwischen, dass man nicht alle Leute kennt, die dort engagiert sind. Was würdest du da schätzen, wie viele Leute das sind? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also ich meine, es gibt natürlich so ein kleineren Kern, sage ich mal, von Leuten, die tatsächlich schon seit ziemlich viel langer Zeit dort was machen. Das sind so 30 oder so. Und ansonsten sind das, keine Ahnung, zwischen 30 und 50, 60. Also ist schwer zu schätzen. Also die halt so tatsächlich dort Veranstaltungen anbieten. Okay. Oder machen oder sich treffen. Also sagen, und das Publikum geht natürlich noch weit darüber hinaus. Ja, klar. Und das heißt, ihr habt euch ja, also ihr habt da eine Besetzung gemacht und erhaltet dann einerseits so die Struktur auf, wie gesagt, du sagst es schon, so ein Kneipenabend und das will ja auch geputzt sein und ja. Man muss aufpassen, dass die Polizei einen nicht kontrolliert und sowas. Und die Struktur muss man ja einerseits aufrechterhalten und andererseits hat man ja die nicht zum Selbstzweck, sondern weil man damit was tun will. Und ja. Da stellt sich ja die Frage, was ist dann das Ziel, wo die Struktur für dienen soll. Kannst du das mal beschreiben, was das IWI so im Allgemeinen für einen Anspruch hat? Ja, also der Anspruch ergibt sich, glaube ich, also zum einen aus dem Motto, kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum. Das ist sozusagen das Erste, was noch direkt gegen die Uni auch gerichtet ist, die halt immer mehr verschult worden ist und inzwischen halt tatsächlich wie so eine höhere Schule funktioniert. Dagegen das halt, dass man sich tatsächlich Zeit nimmt und auch den Raum, um Dinge besser durchdenken zu können. Das Ganze hat sozusagen noch den weitergehenden Anspruch, da ja das weitergehende Motto Theorie, Praxis, Party irgendwie ist, sagen solche Trennungen, die halt normalerweise im Alltag gemacht werden, das heißt, man macht hier, macht man Theorie, das ist dann fertig, dann geht man abends eben auf die Party so und wenn man auf der Party ist, macht man halt auch keine Praxis, sondern die macht man halt auf der Demo, so dass halt genau diese Trennungen kritisiert werden und im Prinzip da sozusagen so eine Alltagsebene als so ein Vermittlungsmoment von diesen verschiedenen Elementen des eigenen Lebens stattfindet und dass eben sozusagen auch eine Party als ein politischer Raum wahrgenommen und wird und dass sozusagen das auch sich in der Organisation niederschlägt, genauso wie Theorie sozusagen eben nicht nur als Theorie wahrgenommen wird, sondern auch sozusagen Praxis, eine Art von Praxis ist, also sozusagen, und dabei soll natürlich eine Art Alternative zum normalen Alltag entstehen. Ich habe mich gewundert, als ich eure Homepage gesehen habe, das Theorie, Praxis, Party-Motto. Ich habe mich gefragt, ob dann bei den Partys dann versucht wird, Theorie herüberzubringen oder so, und habe mir dann gesagt, das ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Und jetzt scheint mir das so, als würdet ihr sagen, wir wollen halt eine Struktur schaffen, in der wir die drei Seiten vereinen. Also, dass wir in der Struktur und in dem Ort jetzt alles versuchen zu tun, aber dass jetzt nicht die Party so eine Theorie herüberbringen soll oder so. Ich konnte jetzt mir auch nicht vorstellen, wie das geht. Aber dass ihr das in der Organisation irgendwie vereint, oder? Naja, es ist sozusagen schon dann eher so gedacht, dass sozusagen auch eine Party als ein Ort politischer Praxis wahrgenommen wird. Das heißt, dass sozusagen auf der Party eben auch bestimmte Verhaltensstandards gelten müssen, auch wenn man sich zusammen besäuft. Wie zum Beispiel? Dass sozusagen sexistische Übergriffe oder, also ob es sei es in Wort oder Tat, nicht geduldet werden, dass rassistische Äußerungen sozusagen auch nicht geduldet werden und sowas, und dass sozusagen so eine Party eben auch als eine Art Ort verstanden wird, an dem man sich möglichst frei von solchen Repressalien oder repressiven Momenten der Alltagskultur bewegen kann. Das funktioniert natürlich sozusagen auch nur so weit, dass es immer in der Organisation von der Party und dann auf der Party selbst immer mitreflektiert wird, weil man selbst ja auch irgendwie in dieser Gesellschaft drinsteckt und die Gesellschaft auch in einem selbst drinsteckt und man natürlich auch nicht frei ist von allem. Und ja, deswegen ist das halt so ein Versuch, dass eben eine Party nicht nur als Ort gesehen wird, an dem man sich besaufen kann und irgendwie sich benehmen kann wie der letzte Assi, sondern dass es auch eine Form ist von einer Alternative, also eine Form sein soll von einer Art Alternative zur normalen gesellschaftlichen Dasein sozusagen. Okay, also da würde so die Form der Party nicht einfach so übernommen und voraussetzungslos auch mal ausgeführt, sondern man denkt darüber nach, was man theoretisch an Kritik hat und wie man die in der Party zum Beispiel halt in Form von Sexismus Verbot und Rassismus Verbot umsetzen könnte. Ja. Ja, also so, das funktioniert halt mal besser, mal schlechter, aber das ist zumindest die Idee dahinter. Eben sozusagen, dass man eben seinen Alltag begreift als so einen eher umfassenden und den Alltag selbst als eine politische Plattform quasi oder so, da selbst als einen politischen Ort in Anführungszeichen begreift, an dem es eben, sagen, wenn man die Gesellschaft kritisiert und eine andere Gesellschaft will, dass es eben ein wichtiges Moment ist, im Alltag anzusetzen. Wir hatten gerade schon besprochen, dass das Institut für vergleichende Irrelevanz das Motto kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum hat. Und gleichzeitig Theorie, Praxis, Party. Und die Frage war, wie sich die Kritik daran aussieht, dass Party, Praxis und Theorie in der Gesellschaft getrennt sind. Und wir hatten jetzt schon ein Beispiel, dass auf Partys versucht wird, gesellschaftlich Kritikwürdiges zu reflektieren, das versuchen in der Party mitzudenken und in der Organisation zum Beispiel auszuschließen, dass da sexistische Übergriffe, ob verbal oder körperlich, stattfinden. Also dass man das in der Weise versucht. Und mich würde jetzt interessieren, wie das allgemein gedacht ist, dass sie es, also inwiefern ist denn Theorie von Praxis und Party in der Gesellschaft getrennt und was kritisiert ihr daran, Chris? Also zum einen würde ich sagen, dass sozusagen gerade in Bezug auf die Uni oder auch in Bezug auf sozusagen politische Aktionen oder so immer tatsächlich so eine Trennung aufgemacht wird, dass man geht halt in die Uni, da macht man Theorie und dann geht man nach Hause oder man macht halt Theorie im Lesekreis und so, und Theorie wird dabei sozusagen so ein bisschen bekommt dabei so eine Art oder wird zu einem Instrument rein oder so, und das Ding ist eben sozusagen so, die Theoriebildung, wie wir sie versuchen sagen, eben eher als eine Art wilde Theoriebildung zu betreiben und die auch eng verknüpft ist eben mit so einer Praxis, sich tatsächlich den Raum dafür zu nehmen oder genommen zu haben. Das heißt, dass sozusagen da eine Theorie selbst zu einer Art Praxis wird. Zum Zweiten wird die Theorie selbst zu einer Art Praxis, weil sie sozusagen auch immer eine Art von Selbstaufklärung ist. Also es geht tatsächlich dann darum, also zumindest für mich ist das ein wichtiger Punkt, sagen eben bestimmte gesellschaftliche Mechanismen zu verstehen, sozusagen, und nur wenn man sie richtig versteht, sozusagen, kann man sie kritisieren und kann man auch eine richtige Form von Praxis daraus ableiten, beziehungsweise dann eben praktizieren. Und insofern würde ich sagen, dass eben sozusagen diese Selbstaufklärung, dieses sich selbst eben den Stand von Oldschool, würde man sagen, Mündigkeit zu versetzen, ist eine Form von einer wichtigen Praxis, die eben dann auch weit darüber hinausgeht, über das eigentliche, über die sozusagen konkrete Theoriearbeit. Ja, und du hast ja erwähnt, dass an der Uni schon Theoriearbeit stattfindet und hast jetzt einerseits angegriffen, dass es da eine Trennung gibt zwischen Theorie und Praxis, also dass es nicht praktisch wird. Andererseits ist euer Motto ja schon, kritisches Denken braucht und nimmt sich Zeit und Raum. Ja. Offenbar ist ist auch das Denken an der Uni für euch nicht möglich, zumindest nicht ohne, dass man sich Zeit und Raum dafür nimmt. Inwiefern denn nicht? Das hat ja tatsächlich mehrere Gründe. Also vielleicht dafür die Entstehung des IWI, sozusagen, also das IWI in seiner jetzigen Form, war 2003 aus einem Unistreik heraus entstanden, in dem es damals um Langzeitstudiengebühren zum einen ging und dann auch diese ganzen Modularisierungsgeschichten angefangen haben, die jetzt ja vollständig durchgesetzt sind, und Bachelor und Master und diese Geschichten. Und zum Zweiten ist in Frankfurt tatsächlich nochmal das Spezifikum im Gegensatz zu vielen anderen Unis, dass es hier noch eine Tradition der kritischen Theorie gab, die auch nach und nach abgeschafft wurde. Und insofern sozusagen ist einerseits eben in den Seminaren tatsächlich eine Art freiheitliches Denken oder so tendenziell verunmöglicht, eben durch diese Organisation in Modulen, durch das Bachelorstudium, also diese Verkürzung auf 6 Semester, sagen, dass dort eigentlich gar nicht mehr die Zeit da ist dafür, sozusagen sich in eine Theorie wirklich einzuarbeiten oder so. Und dass es halt dann sich von der reinen Struktur der Universität nur noch darum geht, so eine Art verwertbares Lehrbuchwissen einzupauken, was natürlich in einer Form von kritischem Denken auch entgegensteht. Und insofern da sozusagen klar ist, dass die Uni das nicht leisten kann und auch sozusagen im Prinzip ja auch in der gesellschaftlichen Funktion nicht zwingend leisten soll, muss man das irgendwie selber machen. Und dafür war unsere Idee, das eben tatsächlich zu versuchen, indem man ein Haus besetzt und dann halt versucht, so eine Art Gegenprogramm zu machen. Und deswegen, daraus ist auch resultiert, dass wir mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zweimal, wenn es klappt, eine Gegenuni organisieren. Das heißt, das ist dann so eine Art Veranstaltungsreihe über 2 Wochen, in der dann thematisch bezogen jeweils, also unter einem Hauptthema sozusagen, relativ viele Veranstaltungen zusammengefasst werden, wo auch immer gleichzeitig so sagen, nicht nur Abendveranstaltungen gemacht werden, sondern auch Einführungslesekreise quasi, in denen sagen, in Theorien eingeführt wird. Und Leuten sozusagen so einen Anreiz dazu geben, sich auch weitergehend damit auseinanderzusetzen. Und das halt dafür halt versuchen, das irgendwie stark zu machen. Ja. So. Also ich fand es jetzt interessant, dass du sagtest, dass die Theorie, oder dass das Motto ist, dass die Theorie Zeit und Raum braucht und gleichzeitig von der Praxis getrennt ist, weil eine ähnliche Erfahrung mache ich hier und andere in Tübingen auch. Also ich bin Student der Politikwissenschaften und andere Sozialwissenschaftler machen eine ähnliche Erfahrung. nämlich dass in der Auseinandersetzung der Wissenschaftlichen schon eine gewisse Praxislosigkeit vorausgesetzt ist, durch zum Beispiel erkenntnistheoretische Annahmen oder auch einfach durch das akademische Verfahren, dass Theorien nebeneinander existieren und sie konkurrieren daraufhin, ob sie sich durchsetzen können, wobei aber nicht die Frage ist, inwiefern sie einander widersprechen und inwiefern diese Widersprüche aufzulösen wären. Das wird zum Beispiel erkenntnistheoretisch behauptet, ja, das geht gar nicht und da ist halt deswegen ist die Reaktion darauf, dass halt pluralistisch alles nebeneinander existieren kann und somit setzt sich halt auch das durch, was irgendwie halt die meisten Stimmen hinter sich vereinigen kann, macht sich aber dadurch unabhängig davon, ob es seinen Gegenstand trifft. Und ja, da haben wir in Tübingen auch versucht, darauf zu reagieren und überlegen jetzt auch, ob wir oder ja fangen auch an, eine Auslagerung des Lehrbetriebes sozusagen zu machen und wollen uns selber weiterbilden, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir da in den Seminardiskussionen auch vorankommen können, allein schon strukturell bedingt, wenn man da Einwände macht und darauf verwiesen wird, erkenntnistheoretisch macht es keinen Sinn, das einzuwenden, weil wir haben uns ja schon entschieden dazu, diese Theorien nicht auf ihre Widersprüchlichkeit hin zu untersuchen, sondern halt zu sehen, ob sie zu unserem praktischen Interesse passt. Ja, also ich würde sogar tatsächlich so weit gehen und sagen, dass so bei dem, was ich beobachte, dass halt gerade in Gesellschaftswissenschaften oftmals einfach sich gar nicht mehr über die erkenntnistheoretischen Prämissen der eigenen Theorie sozusagen Zeugnis abgelegt wird und dass das eben immer so stillschweigend hingenommen wird und dass sich damit im Prinzip fast niemand mehr richtig beschäftigt und tatsächlich dann da so eine Art Gegenstandslosigkeit eintritt und wo halt schon, also sozusagen gerade aus einer kritischen Perspektive oder aus einer Perspektive, die eben eine Gesellschaftsveränderung will, ist es ja schon notwendig zu sagen, okay, wir brauchen sozusagen unsere theoretischen Begriffe, mit denen wir arbeiten, die müssen irgendeinen Bezug zum Gegenstand haben und den auch treffen und Gesellschaft sozusagen treffen und insofern solche Ansätze sind dann halt tatsächlich, also ich denke hier, also ich arbeite relativ viel mit Marx und Adorno, so andere arbeiten eher mit Foucault, der auch oder mit Derrida oder so, also die haben sozusagen unterschiedliche Ansätze, gibt es bei uns auch, die aber sozusagen eben immer darauf gerichtet sind, dass es notwendig ist, die Theorie auch im Hinblick darauf zu machen, gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse abzuschaffen. Und so eine Fragestellung stellt sich an der Uni halt überhaupt nicht. Das wäre ja auch ein Urteil, was die Theorie selbst als notwendig ausweisen wollen würde. Und wenn schon im Unibetrieb vorausgesetzt ist, dass so eine Notwendigkeit nur unter der Voraussetzung gelten kann, dass sie eben andere Meinungen in Anführungszeichen auch akzeptiert, dann ist ihre Notwendigkeit halt schon ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil ihr gesagt wird, ja, du magst es zwar für dich als notwendig erweisen, aber das heißt noch nicht, dass wir das akzeptieren brauchen, weil wir beschäftigen uns halt mit was anderem und haben diese Vermittlungslosigkeit schon vorausgesetzt. Also das, was man halt auch in sozusagen, das, was gerade immer angesagt ist, sozusagen im wissenschaftlichen Betrieb, das hat ganz viel tatsächlich, würde ich sagen, mit Kulturindustrie zu tun. Also so, man kann das so ein bisschen an Ulrich Beck nachvollziehen, vielleicht, der halt mit seinen Begriffsbildungen wie Risikogesellschaft oder so halt ein tolles Schlagwort präsentiert hat, was super erfolgreich wurde, was irgendwie alle dann eine Zeit lang machen mussten. So, wo aber tatsächlich relativ wenig dahinter steckt. So. Aber das war halt so das richtige Schlagwort zur richtigen Zeit. Boom, gute Werbung, kann man mitarbeiten. Aber sozusagen tatsächlich eine adäquate Auseinandersetzung folgt daraus natürlich nicht. Und insofern gehen, glaube ich, Studierende oder Leute, die heutzutage anfangen mit dem Studium, die kommen halt dann von der Schule, sind nichts anderes gewohnt, kommen ja wieder in so eine Art schulischen Apparat und lernen dann auch gar nicht sozusagen so eine Art Freiheit erkennen, sich erstmal von so einem Apparat auch zu emanzipieren, weil das so fest gestrickt ist, das Programm, dass es tatsächlich nicht möglich ist. Und dann nimmt man natürlich das, was am einfachsten ist und das, was irgendwie alle machen und so, weil das halt auch die meisten Erfolgsaussichten am Schluss hat, irgendwas in der Gesellschaft zu werden oder irgendeinen Beruf zu bekommen. Ja, also das kenne ich hier auch von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn da, also wenn ich mal im Seminar irgendwelche Einwände habe, gerade bezüglich solcher Vermittlungslosigkeit, wie vorhin angesprochen, dass sich dann eigentlich nicht groß dafür interessieren oder zumindest jetzt an den Diskussionen, die ich darum versuche anzustoßen, nicht beteiligen und jetzt auch nicht darauf zurückkommen oder so und mal nachfragen, was ich damit gemeint habe, wenn sie offenbar das nicht verstehen oder zumindest nicht für notwendig halten wie ich. Ja, und da wäre jetzt meine Frage, wie ist es allgemein so im Unibetrieb für euch? Wie begegnen euch die anderen Studis und vielleicht auch die Dozentinnen und Dozenten? Das ist schwer zu sagen. Es ist halt, also die Uni Frankfurt ist ja relativ groß. Ja. Und also es gibt sozusagen schon auch auf, also wir haben sozusagen ganz gute Kontakte zu kritischen Leuten, die hier gelehrt haben. Also die meisten haben hier gelehrt, lernen nicht mehr oder sind jetzt woanders in irgendwelchen anderen Unis untergekommen. Also da gibt es schon Kontakte sozusagen und auch, also von dem, ich kann nur sagen, wie die Studierenden sozusagen halt das IWI nutzen oder wie sozusagen das da schon das ein großes Interesse auch gibt und sagen, dass das rege genutzt wird. Aber was jetzt die einzelnen Studis darüber denken, keine Ahnung. Euch schlagen dann nicht die Vorurteile von Leuten entgegen, die sagen, das ist ja links und deswegen kann es nicht wissenschaftlich sein oder das sind ja alles Chaoten oder so, oder wie schätzt du das ein? Ist das ein Teil schon, der so über euch denkt, oder ist das ein anderes Klima auf eurem, an eurer Uni? Also es bestimmt denkt ein Teil, also weil die Studierenden ja auch sozusagen jetzt nicht so eine einheitliche Masse sind, sondern dass da auch von Progressiven bis Reaktionären ziemlich alles gibt, denkt bestimmt ein Teil, so die Chaoten und das Präsidium der Uni denkt wahrscheinlich auf jeden Fall eher so die blöden Linken. Und die wären halt froh, wenn sie uns los sind. Ja. Aber das macht sich für euch nicht praktisch geltend darin, dass irgendwelche die jungen Liberalen oder der RCDS versuchen, euch von der Uni abzukoppeln oder zu verhindern, dass ihr da überhaupt was machen könnt, oder? Nee, also das ist sozusagen, die sind nicht so relevant, die Hochschulgruppen, also jetzt der RCDS oder die LHG, die sind tatsächlich relativ irrelevant im studentischen Alltag. Okay. Und deswegen... Und der erste Moment oder in den letzten Jahren war eigentlich immer sozusagen größtenteils auch solidarisch mit dem IWI, auch in wechselnden Konstellationen und deswegen halb. Gibt's da erstmal mit sowas keine Probleme. Und zwar hat die Universitätsleitung das Gebäude, was das IWI seit 9 Jahren, glaube ich, besetzt hält, nun verkauft an einen Investor in Frankfurt und hat jetzt da erstmal keine rosigen Aussichten, oder Chris? Ja, die Situation ist ziemlich schwierig, weil sagen, der Käufer oder der potenzielle Käufer ist die Frankonofurt AG. Das ist eine ziemlich eine Immobilienfirma in Frankfurt, die vor allem dadurch auffällt oder bekannt ist, dass sie Häuser kauft, entmietet und Luxus saniert und dann teuer verkauft als Eigentumswohnung und dabei auch ziemlich miese Praktiken anwendet. Das heißt, das ist schon ein ziemlich unangenehmer Gegner zum einen. Zum anderen ist die sozusagen der genaue rechtliche Stand des Verkaufs ist uns nicht bekannt, weil mit uns niemand wirklich redet. Ja. Das heißt, es gibt, also unsere Kenntnis ist, dass es gibt wohl eine Verkaufsvereinbarung, aber das Eigentum ist noch nicht übertragen. Die Eigentumsübertragung soll erst im Sommer stattfinden. Und dann, wenn sozusagen, es ist klar, wenn das Gebäude dann im Eigentum dieser Frankonofurt AG ist, dann wird es wahrscheinlich eher ungemütlich. So, deswegen ist unsere Anliegen jetzt das sozusagen zu verhindern, dass es dazu kommt und dass irgendwie der Vertrag oder der Kauf vom Kauf wieder zurückgetreten wird. Und dafür versuchen wir gerade Öffentlichkeit herzustellen und nochmal in der Stadt auch darauf hinzuweisen, sozusagen Öffentlichkeit zu schaffen, dass das IWI tatsächlich als eine Art Schnittstelle fungiert zwischen zwischen Wissenschaft, zwischen und Stadtkultur sollen da halt auch relativ viele Konzerte stattfinden und sich im IWI eine Konzertszene etabliert hat, die sonst in Frankfurt einfach nicht da wäre. Und so und da halt nochmal versuchen, dass es dass wir das irgendwie noch abwenden können, aber es ist ziemlich schwierig. Und ihr messt dann die Frankfurter Politik, also ich habe gesehen, ihr habt an die hessischen, an den hessischen Rechnungsminister oder Finanzminister und die hessische Kultusministerin einen öffentlichen Brief geschrieben und auch den, Universitätsdirektor, glaube ich, den Herrn Müller-Estal. Und ja, ihr betont darin eure Relevanz für den Maßstab, den die Frankfurter Stadt an sich selbst anlegt, nämlich so eine kulturelle Metropole zu sein, die Wissenschaft in Form der Uni zu beherbergen. Und gleichzeitig ist ja aber deutlich, dass der das Präsidium und bisher auch anscheinend die Politiker kein Interesse daran hatten, ein Gebäude wie euch aufrecht zu erhalten. Also man muss dazu sagen, dass wir bisher tatsächlich immer nur mit der Unileitung zu tun hatten, weil die Uni eben das Gebäude, der Uni das Gebäude gehört hat oder noch gehört und da sozusagen halt tatsächlich relativ wenig mit der Stadtpolitik, also so mit denen mussten wir uns nicht so richtig auseinandersetzen. Sagen, nichtsdestotrotz hat sich sozusagen ist es unserer Ansicht nach ein wichtiger kultureller Ort auch für die Stadt, die ja jetzt irgendwie so Kampagnen fährt, dass irgendwie sagen die Kreativen irgendwie nach Frankfurt geholt werden sollen, um das Bankenimage so ein bisschen loszuwerden. Und so, dass jetzt hier auf dem alten Campus, der gerade umzieht in einen anderen Stadtteil, dass dort ein Kulturcampus entstehen soll, also das heißt dann auch Kulturcampus, auf dem halt so, also der dann wahrscheinlich eher ein Hochkulturding werden wird, aber wo wir halt sagen, okay, Kulturcampus, ihr erzählt schön, wir machen das schon seit Jahren im Prinzip, so halt nur nicht in der Form, in der schönen, glatten Form, wie es eben den meisten Leuten vorschwebt, also sozusagen der Politik oder so. Aber es ist halt, gerade wenn eine Stadt sich irgendwie als Metropole dünkt, ist ja gerade sozusagen das Urbane das Wichtige und dass es eben sozusagen auch Orte gibt für Leute ohne Geld, Orte, an denen unbekannte Künstlerinnen auftreten können und das Ganze sozusagen gleichzeitig verknüpft ist mit einer theoretischen Agenda. Das ist auch noch dazu ziemlich relativ einzigartig hier in der Gegend. Ja, das ist ja auch im regulären Kulturbetrieb eigentlich nicht so vorgesehen, das mit Wissenschaft und politischer Praxis zu verknüpfen und es so öffentlich zu halten. Was ist denn jetzt eure Taktik? Wie geht denn es damit um? Also einerseits habt ihr jetzt so Pressemitteilungen veröffentlicht und sagt, die Stadt will Kultur, wir machen das, wir machen sogar noch was darüber hinausgehendes und wir sind ein Ort, den wir aus unserer Analyse heraus für wichtig halten in Frankfurt und dessen Existenz soll bestehen bleiben. Andererseits scheint das Gebäude schon so gut wie verkauft zu sein und dieses Frankofur, das Immobilienunternehmen Frankofur, das das Gebäude gekauft hat, hat gesagt, ihr könntet vielleicht Mietverträge haben. Ist das für euch eine Option? Also das mit den Mietverträgen, das muss man mal gucken. Das ist halt sozusagen noch so ein bisschen unklar, was das denn beinhalten soll. Aber also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Mietverträge rauskommen, die wir uns leisten können. Deswegen ist das erstmal sozusagen, müssen wir jetzt noch wissen, was genau der Inhalt dieser Mietverträge ist. Und das wissen wir halt nicht. Das ist halt, das wissen wir halt eigentlich im Prinzip auch nur über die Presse, dass sie das anbieten wollen. Andererseits habe ich auch noch gelesen, sorry für die Unterbrechung, ja, dass ein Universitätsmitarbeiter gesagt hat, dass ihr ja vielleicht im Studierendenhaus auch eure Veranstaltungen zumindest zum Teil abhalten könntet. Naja, das ist halt so ein schlechter Versuch, irgendwie der Öffentlichkeit irgendwie weiß zu machen, naja, wir setzen uns doch für die ein. Das Studierendenhaus ist halt unter Verwaltung des AStA und da hat der Presi erstmal gar nichts zu sagen. So, und zum Zweiten sind natürlich die Räume, die dort gebaut werden, gerade, die sind schon alle ausgebucht. Da gibt es also keine Räume. Und zum Dritten ist das auch nicht unser Konzept, einfach irgendeinen Raum anmieten und Veranstaltungen machen, sondern es muss schon sozusagen tatsächlich eine Räumlichkeit sein, die wie jetzt halt verschiedene Sachen ineinander verschränken kann. Und dafür ist das Gebäude halt, was wir gerade haben, ziemlich ideal. Und insofern sozusagen ist das mit Ausweichräumen im Studierendenhaus ist gar keine Option. Deswegen versucht ihr jetzt den Kauf zu verhindern oder da zumindest Widerspruch einzulegen und habt dann euch an die Öffentlichkeit gewandt. Wir sind jetzt gleich mit der Sendung, schon mit der Sendezeit vorbei. Okay. Durch. Kannst du sagen, also wie geht ihr jetzt weiterhin vor und kann man euch unterstützen? Also man kann uns unterstützen, ganz einfach. Es gibt da ein mehrschwelliges Angebot sozusagen. Es gibt, wenn man auf unsere Homepage geht, ev.copyright.com, findet man den Link zu einer Online-Petition, die man unterschreiben kann. Des Weiteren gibt es einen Link zu einem Solidaritätsblog, auf dem Soli-Erklärungen gesammelt werden. Also wenn irgendjemand in einer Gruppe ist und eine Soli-Erklärung schreiben will, gerne. Sagen, je mehr, desto besser. Die werden dort zentral gesammelt. Zum anderen, wenn man in Frankfurt ist, kann man natürlich vorbeikommen, sich an Arbeitsgruppen beteiligen oder Aktionen jeglicher Art machen. Okay, also das war das Interview mit Chris von IWI, dem Institut für Vergleichende Irrelevanz in Frankfurt am Main, das jetzt mit dem Hausverkauf von dem besetzten Haus, in dem es existiert, zu tun hat. Und ja, dann vielen Dank für das Interview, Chris. Ja, danke.